Schmerz bringt's dir den Sieg. Damit die Völker unser Licht sehen und die alte Stämme untergehen. Dass alle Menschen Brüder sind.